Ich bin doch gekommen. Jetzt erst. Oh, was sollen wir jetzt tun? Zusammen. Zusammen. Wiederholte sie, wie geistesabwesend, und umarmte ihn von neuem. Auch ins Zuchthaus werde ich mit dir gehen. Es durchzuckte ihn plötzlich, und das frühere, hasserfüllte und fast hochmütige Lächeln erschien wieder auf seinen Lippen. »Ich bin vielleicht noch gar nicht bereit, ins Zuchthaus zu gehen, Sonja«, sagte er. Sonja blickte ihn schnell an. Nach dem ersten leidenschaftlichen und qualvollen Ausbruch des Mitgefühls für den Unglücklichen erschütterte sie wieder der schreckliche Gedanke an den Mord. In dem veränderten Ton seiner Worte spürte sie plötzlich den Mörder. Sie blickte ihn bestürzt an. Sie wusste noch gar nichts, weder warum, noch wie, noch zu welchem Zweck es geschehen war. Jetzt tauchten alle diese Fragen mit einem Mal in ihrem Bewusstsein auf. Und wieder konnte sie es nicht glauben. Er ein Mörder? Ja, ist es denn möglich? Was ist das? Wo bin ich denn? Sagte sie in tiefer Verständnislosigkeit, als wäre sie noch nicht zu sich gekommen. Wie konnten Sie, solch ein Mensch, sich dazu entschließen? Warum denn? Wozu? Wahrscheinlich, um sie zu berauben. Hör auf, Sonja, antwortete er gleichsam müde und fast wie verdrossen. Sonja stand da wie betäubt. Plötzlich aber rief sie aus: Du warst hungrig. Du wolltest deiner Mutter helfen, ja? Nein, Sonja, nein, murmelte er sich abwendend und den Kopf senkend. So hungrig war ich nicht. Ich wollte allerdings der Mutter helfen, aber auch das ist nicht ganz richtig. Quäl mich nicht, Sonja. Sonja schlug die Hände zusammen. Und das soll nun wirklich, wirklich wahr sein? Oh Gott, was ist denn das für eine Wahrheit? Wer kann denn daran glauben? Sie gaben selbst ihr Letztes her und haben gemordet, um zu rauben. Ach, rief sie plötzlich, das Geld, das Sie Katharina Iwanowna gegeben haben, dieses Geld, oh Gott, ist auch dieses Geld? Nein, Sonja, unterbrach er sie schnell, dieses Geld war nicht von dort, beruhige dich. Dieses Geld hatte mir meine Mutter durch einen Kaufmann geschickt, und ich erhielt es, als ich krank war. Ich habe es am selben Tag hergegeben. Rasumichin war zugegen. Er hat es in Empfang genommen für mich. Dieses Geld war mein eigenes, gehörte wirklich mir.